Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter sagt den Israeliten, bringt mir Geschenke. Jeder soll freiwillig etwas geben. Dritter, das sind die Geschenke, Gold, Silber und Kupfer. Vierter, blaue, rote und lila Wolle, feiner Stoff und Ziegenhaar. Fünfter, rote Felle von Widdern, feines Leder und Akazienholz. Sechstes, Öl für das Licht und Gewürze für das Öl. Siebter, Edelsteine für die Kleidung der Priester. Achter, sie sollen ein heiliges Haus für mich bauen. Ich wohne dann bei ihnen. Neunter, baut alles genau so, wie ich es euch zeige. Zehnter, sie sollen eine Kiste aus Akazienholz bauen. Sie ist 2,5 Ellen lang. Elfter, überziehe die Kiste innen und außen mit Gold. Mache einen goldenen Rand darum. Zwölfter, mache 4 goldene Ringe. Befestige sie an den 4 Ecken der Kiste. Dreizehnter, mache Stangen aus Akazienholz. Überziehe die Stangen mit Gold. Vierzehnter, schiebe die Stangen durch die Ringe. So kann man die Kiste tragen. Fünfzehnter, die Stangen bleiben immer in den Ringen. Niemand nimmt sie heraus. Sechzehnter, lege die Regeln in die Kiste. Ich gebe sie dir noch. Siebzehnter, mache einen Deckel aus reinem Gold. Er ist 2,5 Ellen lang. Achtzehnter, mache 2 goldene Figuren mit Flügeln. Setze sie auf die Enden des Deckels. Neunzehnter, eine Figur kommt auf die eine Seite. Die andere Figur kommt auf die andere Seite. Zwanzigster, die Figuren breiten ihre Flügel über den Deckel aus. Sie schauen sich an. 21. Lege den Deckel auf die Kiste. In die Kiste legst du meine Regeln. 22. Dort treffe ich dich. Ich spreche vom Deckel aus zu dir. 23. Mache einen Tisch aus Akazienholz. Er ist 2 Ellen lang. 24. Überziehe den Tisch mit Gold. Mache einen goldenen Rand darum. 25. Mache eine schmale Leiste um den Tisch. Mache auch dort einen goldenen Rand. 26. Mache 4 goldene Ringe. Befestige sie an den 4 Ecken der Füße. 27. Die Ringe halten die Stangen. So kann man den Tisch tragen. 28. Mache die Stangen aus Akazienholz. Überziehe sie mit Gold. 29. Mache Schüsseln und Schalen aus Gold. Mache auch Kannen und Becher aus Gold. 30. Lege immer besonderes Brot auf den Tisch. Das Brot liegt vor mir. 31. Mache einen Leuchter aus reinem Gold. Der Fuß und der Schaft sind aus Gold. 32. 6 Arme gehen vom Leuchter ab. 3 Arme sind auf jeder Seite. 33. An jedem Arm sind 3 Blüten. Sie sehen aus wie Mandelblüten. 34. Am Leuchter selbst sind 4 Blüten. Sie sehen auch wie Mandelblüten aus. 35. Unter jedem Paar von Armen ist eine Blüte. Das gilt für alle 6 Arme. 36. Die Blüten und Arme sind aus einem Stück Gold. Alles ist fest zusammen. 37. Mache 7 Lampen für den Leuchter. Die Lampen geben Licht nach vorne. 38. Auch die Scheren und Pfannen sind aus reinem Gold. 39. Benutze viel reines Gold für den Leuchter und alle Geräte. 40. Baue alles genau nach dem Plan. Ich habe dir den Plan auf dem Berg gezeigt.